Ist der Buchhandel in der Krise? Das hört man oft. Immer weniger Menschen würden Gedrucktes lesen, schon gar nicht die Jugend. Die Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb kann diese Sorgen nicht teilen. Ihrer Buchhandlung geht es prima. Und in den Wochen vor Weihnachten kann sie sich vor Kundschaft kaum retten. Günther Keindelstorfer hat sie besucht. So, Warwick hat Stunde der Finsternis war bestellt. Ja, ein Bad. Knapp 60 Quadratmeter groß ist Petra Hartliebs Buchhandlung im Nordwesten Wiens. Die vielen Kundinnen und Kunden kommen an diesem Dezembervormittag fast gar nicht aneinander vorbei. Weihnachten ist für den Buchhändler die stressigste Zeit im Jahr. Also wir haben keine besinnliche Vorweihnachtszeit, wir haben das Monat, wo wir unser Geld verdienen. In den Wochen vor Weihnachten machen Petra Hartlieb und ihr Mann Oliver ein Drittel ihres Jahresumsatzes. Über diese Zeit hat Hartlieb ein Buch geschrieben, Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung. Darin berichtet sie mit Humor aus ihrem vorweihnachtlichen Buchhändlerinnenalltag. Sie erzählt vom genderneutralen Weihnachtspapier, das sie und ihr Team jedes Jahr unter hitzigen Diskussionen aussuchen. Sie erinnert sich an Kundinnen, die sich 10 Minuten nach Ladenschluss noch 24 Pixie-Bücher einzeln einpacken lassen wollten. Und sie lässt ganz allgemein die kleinen und größeren Katastrophen Revue passieren, durch die ein Buchhändlerinnenleben vielleicht ein bisschen wie eine Heldensage wirkt. Einige Bücherfreunde, so liest man bei Hartlieb, können sich im Geschäft nur noch ungefähr daran erinnern, was sie eigentlich kaufen wollen. Bitte, da war ein Buch im Fernsehen, es war grün. Da braucht es starke Buchhändlerinnen-Nerven, speziell vor Weihnachten. Es ist bei uns eigentlich durchgehend, sind immer Kunden herinnern. Manchmal haben wir so Spitzenzeiten, wo wir auf unseren 60 Quadratmetern 25 Kunden vor uns stehen haben. Wir stehen dann zu viert hinterm Ladentisch und dann kann man nicht einfach spontan aufs Klo gehen. Dass das Lesen in der Krise ist, kann Petra Hartlieb nicht bestätigen. Das Weihnachtsgeschäft lief im letzten Jahr sogar besonders gut, erklärt sie. So, der neue Hacke und der Wolf Hasjungmann wären dann 43,30. Möchten Sie einen Sackerl? Ja, bitte. Sehr gerne. Der Alltag einer Buchhändlerin besteht vor allem aus Reden. Kein Wunder, dass Petra Hartlieb nach einem durchschnittlichen Arbeitstag im Advent vor allem lieber schweigt. Bei uns in der Buchhandlung ist das Reden essentiell, weil zu uns kommen die Leute, weil sie Geschichten von uns hören wollen. Wir erzählen die Bücher, wir empfehlen, wir erzählen unzählige Geschichten am Tag. Und am Abend sitze ich dann meistens vor dem Fernseher mit einem Glas Rotwein und will schweigen. Also mit Freundinnen treffen geht eigentlich in der Weihnachtszeit nicht oder nur mit solchen, die verstehen, dass man manchmal schweigend irgendwo sitzt und dumm in die Ecke schaut. Mehr ist nicht drin im Dezember, aber das wissen alle. Heiligabend wird Petra Hartlieb, wie jedes Jahr, zusammen mit ihrer Familie in ihrem Ferienhäuschen im Weinviertel nahe Wiens verbringen. Den Abend des 24. Dezember genießt sie aus einem ganz speziellen Grund. Es ist einfach der schönste Abend im Jahr, weil es ist vorbei.